SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Heute mit der 9. von 25 Folgen des Romans »Nachts unter der steinernen Brücke« von Leo Perutz. Der entwendete Taler heißt die Novelle, in der wir uns gerade befinden. Rudolf II. Ist darin noch ein junger Mann, kein Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, sondern nur ein Erzherzog. In einem Wald ist er Dämonen begegnet, die vor einem Haufen Gold- und Silbermünzen saßen, Schätzen, die, so ihre Auskunft, dem Juden Meisel gehörten. Unüberlegt griff Rudolf nach einem Silbertaler und prompt prophezeiten ihm die Dämonen, dass er keine Ruhe haben werde, bis der Taler bei dem angelangt sei, dem er gehöre. Und damit verschwand alles, die Schätze und die Dämonen, und nur der Silbertaler blieb in Rudolfs Hand zurück. Seitdem versucht er vergeblich, einen Juden namens Meisel zu finden und überlässt die Sache schließlich dem Schicksal. Er wirft den Taler in den Fluss, wo ihn ein Fischer auffängt und in seine Manteltasche steckt. Der Mantel ist mittlerweile bei einem Altkleiderhändler in der Judenstadt angelangt, Rudolf auch. Der Altkleiderhändler beklagt sich bitter bei Rudolf über die Schwierigkeiten seines Gewerbes, erntet aber nur den schwachen Trost, dass die vom Stamme Ruben eben mit alten Kleidern Handel treiben müssten, weil sie einst um das Gewand von Jesus gewürfelt hätten. Es liest Felix von Manteuffel. Davon steht nichts in den Büchern, die unsere Weisen geschrieben und uns hinterlassen haben, wendete kopfschüttelnd der Altkleiderhändler ein. Auch bin ich nicht vom Stamme Ruben, ich bin aus dem Priestergeschlecht vom Stamme Levi. Aber auch über den Stamm Levi wusste der junge Erzherzog Bescheid. Die vom Stamme Levi, die haben auch ihren Teil, berichtete er. Einer von ihnen hat unseren Herrn Jesus mit Essig und Galle getränkt, und darum haben die aus diesem Geschlecht allezeit Durst und mögen doch nichts Rechtes trinken. Ist das so? Fragte ein wenig spöttisch der Altkleiderhändler. Ich nämlich trinke, wenn ich Durst habe, recht gerne einen halben Schoppen Wein. Der junge Erzherzog ließ sich durch diesen Einwand nicht beirren. Dann seid ihr erlöst, bedeutete er dem Trödler, und der Fluch ist von euch genommen. Und um ihm zu zeigen, dass er auch sonst über die Juden und ihre Historie wohl unterrichtet sei, wechselte er den Gegenstand seiner Erörterungen. »Ihr Juden«, sagte er, »rühmt und gloriert euch, ihr hättet einen weisen Mann gehabt, den König Salomo. Der hat sich aber mit 70 Ehefrauen und dazu noch mit 300 Metzen behängt. War so weise nicht.« Er wusste, wie viel Süßes und wie viel Bitteres unter einem Weiberrock verborgen ist, entgegnete ihm der Altkleiderhändler. Aber das eine mögt ihr wissen. Nehmt alle Könige unserer Tage, ja, den römischen Kaiser selbst, so sind sie nur ein Fünklein von König Salomons Majestät. Der junge Erzherzog nahm diese Belehrung recht unwillig auf. Sein geliebtester Herr Vater stand für ihn weit über dem König Salomo. »Ihr sprecht mit wenig Devotion von seiner Majestät, dem römischen Kaiser«, hielt er dem Juden vor. »Ich bin sein getreuer Kammerknecht«, sagte der Händler, »bin auch mit Darreichung meiner Steuern und Abgaben jederzeit richtig befunden worden. Der Herr erhöhe seine Macht, möge das Schwert der Feinde niemals in seine Länder dringen.« Die Türe war sachte aufgetan worden. Und eine sonderbare kleine Gestalt trat in den Laden. Ein Knabe, der in viel zu großen Schuhen ging, und der Rock, den er trug, war an allen Ecken und Enden geflickt, und sein Mützlein war so oft gewaschen worden, dass es seine Farbe verloren hatte. In den Händen hielt er einen Sack aus grobem Leinen, der nur zu einem kleinen Teil gefüllt war. »Da bin ich«, sagte er, und legte zwei Kupfermünzen auf den Ladentisch. »Gepriesen sei der Name, ich habe mich auch heute mit Bezahlung einfinden können.« »Gesegnet sei dein Kommen«, grüßte ihn der Altkleiderhändler und strich die Kupfermünzen ein. Und der Knabe ging in den Winkel und machte sich dort mit dem Haufen alter Kleider zu schaffen. »Er zahlt mir«, erklärte der Altkleiderhändler dem jungen Erzherzog, der ihn fragend angeblickt hatte, »zwei Dickpfennige, wenn er sie hat, aber nicht alle Tage hat er sie. Und dafür gehört ihm alles, was er in den Taschen der Kleider findet, die ich an diesem oder an dem vorangegangenen Tag gekauft habe. Was er findet? Immer die gleichen Dinge. Ein Stück Brot oder Fladen, Nüsse, einen Apfel oder eine Kohlrübe, ein Stück Bindfaden, einen Knopf, einen Nagel, ein leeres Fläschchen, das alles kommt in seinen Sack. Bisweilen findet er nichts. Denn es gibt auch Leute, die die Taschen ausleeren, bevor sie den Rock zum Händler tragen. Manchmal wieder findet er Schätze. Ein Stück Band, einen Handschuh, ein Knäuel Wolle und, wenn es hoch hergeht, einen Zinnlöffel oder gar ein Tüchlein. Und damit, Herr, ihr werdet es nicht glauben, ernährt er seine Mutter und zwei jüngere Geschwister. Geld? Nein, Geld hat er noch nie gefunden. Das lassen die Leute ihre Kleider verkaufen, nicht in den Taschen. »Herr der Welt, erheb mich nicht und wirf mich nicht hinab«, kam plötzlich die Stimme des Knaben aus der Staubwolke, die über dem Kleiderhaufen lag. »Was gibt es? Was hast du gefunden?«, fragte der Altkleiderhändler. »Gepriesen sei der heutige Tag«, sagte der Knabe und kam mit dem Taler in der Hand aus dem Winkel hervor. »Einen Taler«, rief der Altkleiderhändler, und der Atem stockte ihm beinahe. »Einen Taler? Wahrhaftig, ja«, hauchte der Knabe, und er wurde vor Erregung, vor Angst und Freude blass und rot und wiederum blass. In seinen Augen lag eine Frage. »Ja, was siehst du mich an? Er gehört dir«, sagte der Altkleiderhändler. »Der Narr, der ihn in seinem Rock gelassen hat, der kommt nicht. Der weiß nichts mehr von ihm. Der meint, er habe ihn längst vertrunken. Sei ohne Sorge, ich kenne meine Leut.« Der Knabe machte einen Luftsprung, dass er beinahe aus seinen Schuhen fuhr und begann im Laden umherzutanzen. »Hey, du, was wirst du mit dem Geld beginnen?« fragte der junge Erzherzog, der in Sorge war, dass er dem Taler noch weiter folgen müsst. »Wirst du dir neue Schuhe kaufen, eine neue Mütze, einen Rock?« Der Knabe blieb stehen und sah ihn an. »Nein, Herr«, gab er zur Antwort. »Mein Vater, sein Andenken sei gesegnet, hat mich gelehrt, aus einem Schuh kann man nicht zwei machen, und eine Mütze bleibt immer nur eine Mütze. Aber aus einem Taler können leicht ihrer zwei werden.« Und er griff nach seinem Leinensack und war im nächsten Augenblick zur Türe hinaus. »Wie heißt du? Wohin läufst du?« rief ihm der Sohn des Kaisers nach, aber der Knabe hörte ihn nicht mehr. »Er heißt Mordechai Meißel. Und wohin er läuft, das weiß ich nicht«, sagte der Altkleiderhändler. »Er hat es immer eilig. Vielleicht will er noch heute, noch in dieser Stunde, aus dem einen Taler ihrer zwei machen.« Nachts unter der steinernen Brücke. Wenn der Abendwind über den Wellen des Flusses dahinglitt, schmiegte sich die Blüte des Rosmarins enger an die rote Rose, und der träumende Kaiser fühlte an seinen Lippen den Kuss der Traumgeliebten. »Du bist spät gekommen«, flüsterte sie. »Ich lag und wartete. So lange hast du mich warten lassen.« »Ich war immer da«, gab er zur Antwort. »Ich lag und blickte durch das Fenster in die Nacht hinaus. Ich sah die Wolken ziehen und hörte das Rauschen der Baumkronen. Müde war ich von der Last und dem Lärm des Tages. Ich meinte, die Augen müssten mir zufallen, so müde war ich. Dann endlich kamst du.« »Kam ich? Und bin ich bei dir?« fragte sie. »Aber wie kam ich zu dir? Ich kenne den Weg nicht, bin ihn nie gegangen. Wer hat mich zu dir gebracht? Wer bringt mich Nacht für Nacht zu dir?« »Du bist bei mir und ich halte dich in meinen Armen, mehr weiß ich nicht«, sagte der Kaiser. »So ging ich wohl«, flüsterte sie, »durch die Gassen, meiner selbst nicht bewusst. Stieg die Treppen hinauf, und die Leute, denen ich begegnete, sahen mich verwundert an, aber keiner trat mir in den Weg. Keiner hielt mich an. Das Tor sprang auf, Türen öffneten sich. Und nun bin ich bei dir. Es ist nicht recht, ich soll's nicht tun. Hörst du den Fluss rauschen? Ja, ich höre ihn. Des Nachts, wenn du bei mir bist, rauscht er stärker als sonst. Es ist, als wollte er uns in Schlaf singen. Als du ihn zum ersten Mal rauschen hörtest, da weintest du vor Angst. Du weintest und riefst, was ist mit mir geschehen, wo bin ich? Ich hatte Angst. Ich erkannte dich und konnte es nicht begreifen, dass ich bei dir war, sagte sie. Als ich dich zum ersten Mal sah, da rittest du auf einem milchweißen Zelter. Und hinter dir ritt ein Zug von Geharnischten. Da war ein Blitzen und Schimmern. Die Hufe dröhnten und die Trompeten jauchzten. Und ich lief nach Hause und rief, ich hab des Kaisers Herrlichkeit gesehen. Und ich glaubte, das Herz müsst mir stille stehen. Als ich dich sah zum ersten Mal, sprach der Kaiser, da standest du an eines Hauses Wand geschmiegt, die Schultern ein wenig in die Höhe gezogen, als wolltest du fliehen oder dich verbergen. Scheu und ängstlich wie ein Vögelchen, so standest du, und die braunen Locken fielen dir in die Stirne. Ich sah dich an und wusste, dass ich dich nicht würde vergessen können, dass ich an dich würde denken müssen Tag und Nacht. Doch je näher ich dir kam, desto ferner erschienst du mir. Von Augenblick zu Augenblick rücktest du weiter von mir fort. So unerreichbar wurdest du mir, als wärest du für alle Zeiten für mich verloren. Und als du dann kamst und bei mir warst und ich dich hielt, da war es wie ein Wunder oder wie ein Traum. Mein Herz war voll Glückseligkeit und du weintest. Ich weinte und ich möchte auch heute weinen. Wo sind wir und was ist mit uns geschehen? Wie du duftest, sagte der Kaiser, wie eine zarte kleine Blume, deren Namen ich nicht kenne, so duftest du. Und du, flüsterte sie, wenn ich mit dir bin, dann ist es mir, als ginge ich durch einen Rosengarten. Sie schwiegen beide. Rauschend zogen die Wellen des Flusses vorbei. Ein Windhauch kam, und Rosmarin und Rose fanden sich in einem Kuss. »Du weinst«, sagte die rote Rose, »deine Augen sind nass und an deinen Wangen hängen Tränen wie Tautropfen.« »Ich weine«, sprach der Rosmarin, »weil ich zu dir gehen muss und will's doch nicht. Ich weine, weil ich muss fort von dir und möcht doch bleiben. Du sollst nicht fort. Du bist mein und ich halte dich. Ich habe Gott in 100 Nächten um dich gebeten. Gott hat dich mir geschenkt. Nun bist du mein. Ja, ich bin dein. Aber nicht Gott hat mich dir geschenkt. Nicht seine Hand war es, die mich zu dir geführt hat. Gott zürnt mir und ich habe Furcht vor seinem Zorn. Er zürnt dir nicht, sagte der Kaiser. Wie könnt er dir zürnen? Er sieht dich an und lächelt und verzeiht. Nein, flüsterte sie, er lächelt nicht. Ich habe mich vergangen gegen sein Gebot. Er ist kein Gott, der lächelt und verzeiht. Aber mag geschehen, was will, mag er mich verwerfen und verstoßen. Ich bin bei dir und ich kann von dir nicht lassen. Und Rosmarin und Rose schmiegten sich in Furcht und Seligkeit erschauernd aneinander. »Wie war dein Tag?« fragte der Rosmarin. »Mein Tag«, sagte die Rose, »war eines armen Mannes Tag, mit Sorge, Mühe und Plage. Große Herren und kleine Herren, Schurken, Schwätzer, Schelme und Lügenkredenzer, große Narren und kümmerliche Narren, sie waren alle da, das war mein Tag. Sie kamen und bliesen mir Worte ins Ohr, böse, törichte oder leere und nichtige Worte. Sie begehrten das und jenes und fielen mir beschwerlich. Aber wenn ich die Augen schloss, sah ich dich. Das war mein Tag. Und wie war der deine? Stimmen und Schatten rings um mich, das ist mein Tag. Ich gehe durch ihn wie durch einen Nebel. Ich finde mich nicht zurecht. Er ist nicht wirklich, er ist Trug. Phantome rufen mich an, ich höre mich sprechen und weiß nicht, was ich sag. Dann vergeht der Tag, wie ein Spuk zerstiebt, wie Rauch verweht. Und ich bin bei dir. Du allein bist Wirklichkeit. In den dunklen Stunden des Tages, wenn die Wirrnis der Zeit wie ein Alp auf mir lastet, sprach der Kaiser, und rings um mich treibt die Welt ihr Wesen mit Untreue, Arglist, Lüge und Verrat, dann fliehen meine Gedanken zu dir. Du bist mein Trost. Bei dir ist Klarheit. Mir ist's, wenn ich bei dir bin, als verstünde ich den Weltenlauf, als könnt ich die Falschheit und die Lüge durchschauen und der Untreue ins Herz hineinsehen. Manchmal rufe ich dich, find mich allein nicht mehr zurecht. Ich rufe laut nach dir und dennoch so, dass keiner mich hört. Aber du kommst nicht. Warum kommst du nicht? Was hält dich, wenn ich dich rufe? Was bindet dich? Es kam keine Antwort. Wo bist du? Hörst du mich? Ich sehe dich nicht. Bist du noch da? Eben hielt ich dich noch, spürte deinen Herzschlag und deinen Atem. Wo bist du? Hier bin ich. Ich bin bei dir, erklang ihre Stimme. Einen Augenblick lang schien es mir, als wäre ich weit fort, als läge ich daheim in der Stube. Das Mondlicht fiel auf mein Kissen, ein Vogel flatterte durchs Zimmer und wieder hinaus, und da war die Katze. Die kam aus dem Garten und sprang aufs Fensterbrett und irgendetwas klirrte, und ich lag und horchte. Und dann hörte ich dich rufen, wo bist du? Und war bei dir. Und das alles, die Stube, das Mondlicht, die Katze und der erschrockene Vogel, das habe ich wohl geträumt. Du hast eines Kindes Träume, sagte der Kaiser. Als ich ein Knabe war, da träumte ich auch von Feld und Wald, von Jagd, von Hunden, Vögeln und allerlei Getier, und wenn ich erwachte, war ich voll Morgenlust und Fröhlichkeit. Dann, später, kamen die schweren Träume, die Träume, die mich ängstigten, und oft wünschte ich des Nachts, es wäre schon Morgen. Und doch ist die Nacht schöner als der Tag. Das Lärmen der Menschen ist verstummt. Ein Glockenton, das Wehen des Windes, das Rauschen der Bäume und des Flusses, der Flügelschlag eines Vogels, das sind die Stimmen der Welt, die noch zu hören sind. Und über uns sind die ewigen Sterne. Die gehen nach des Schöpfers Willen ihren Gang. Ich denke oft darüber nach, dass Gott die Menschen schuf, wie er die Gestirne geschaffen hat. Und oben ist Ordnung und Gehorsam ewiglich. Hier unten aber ist Unruhe, Streit und Wirrnis. Wo bist du? Warum schweigst du? Woran denkst du? Ich denke daran und kann es nicht verstehen, wie ich dereinst leben und glücklich sein konnte ohne dich. Ich denke daran, dass die Sterne ihren Gang gehen und sollten noch stille stehen. Die Zeit soll stille stehen, wenn ich bei dir bin. Sie steht nicht still. Und just wenn einer glücklich ist, läuft sie wie ein gehetztes Tier und Stunde um Stunde stürzt hinab ins Grenzenlose. Komm und küsse mich. Wo bist du? An deinen Lippen bin ich, an deinem Herzen bin ich. Ich bin bei dir. Trunken von Traum und Glück löste sich die Blüte des Rosmarins von der roten Rose. Ich muss fort, flüsterte sie. Leb wohl, ich kann nicht bleiben, ich muss fort. Wohin, wohin, bleibe doch, warum kannst du nicht bleiben? Ich weiß es nicht, lass mich, halt mich nicht, Ich kann nicht bleiben, ich muss fort. Bleib doch, wo bist du? Ich sehe dich nicht, wo bist du? Eben hielt ich dich noch, wo bist du? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Rief der Kaiser und hob den Kopf und blickte um sich. Der Leibkammerdiener Philipp Lang stand in der Schlafkammer. »Ich habe Eure Majestät stöhnen und rufen gehört, da trat ich ein«, meldete er. »Euer Majestät haben sicherlich einen schweren Traum gehabt, haben darum gestöhnt und gerufen. Wäre vielleicht gut gewesen, Eure Majestät zu wecken, dass sich nicht hoch die Romale die Tester wiederum einstellt. Draußen stehen etliche Leute, bitten um Gehör. Befehlen Eure Majestät das Frühstück?« »Wo ist sie hin?« flüsterte der Kaiser. In ihrem Haus auf dem Dreibrunnenplatz erwachte die schöne Esther, die Frau des Mordechai Meißel. Das Licht der Morgensonne fiel in ihr Gesicht und gab ihrem Haar einen rötlichen Schimmer. Die Katze strich lautlos in der Stube umher und erwartete ihr Schüsselchen mit Milch. Ein Blumentöpfchen, das auf dem Fensterbrett gestanden war, lag zerbrochen auf dem Fußboden. In der Kammer nebenan ging der Mordechai Meißel auf und nieder und verrichtete singend sein Morgengebet. Sie richtete sich auf und strich sich die braunen Locken aus der Stirne. »Geträumt«, flüsterte sie, »und immer, Nacht für Nacht, der gleiche Traum, ein schöner Traum, aber, gelobt sei der Schöpfer, doch nur ein Traum.«